1672 beschweren sich die brandenburgischen Stände, die Juden laufen auf den Dörfern und in den Städten herum, hausieren und drängen den Leuten ihre Waren auf. Derartige Beschwerden ertönen in allen Ländern. Der Warenhandel ist Vorstufe für das reine Geldgeschäft. Erst durch dieses lassen sich die Verheißungen verwirklichen, alle Völker zu bewuchern, zu fressen. Die hierfür zweckmäßigen Mittel sind die Mobilisierung aller Werte, der Forderungen und Verpflichtungen aus dem Wirtschaftsleben und Begründung des Wirtschafts- und Staatslebens auf Kredit. Es entfalten sich Banken und Börsen. Der Kredit, das heißt die Verschuldung, wird der Kern des Wirtschaftslebens. Das Leihverhältnis bedeutet Abhängigkeit, die Arbeit wird zum Diener des Leihkapitals. Die Schuldverschreibungen tritt ihren Raubzug und Siegeszug an. Sie ist jüdisch wie alle Mittel und Werkzeuge des Geldwesens und des internationalen Wucherkapitalismus. Jüdisch vor allem in der Ausgestaltung, die sie weiterhin zum Inhaberpapier erfuhr. Dieses ist eine Schuldurkunde, die ohne weiteres aus einer Hand in die andere wandern kann bei gleichzeitiger Übertragung des Gläubigerrechts. Das germanische Recht erkannte ein Rechtsverhältnis nur zwischen den beiden Personen des Gläubigers und Schuldners an, die das Darlehensgeschäft eingegangen waren. Eine Übertragung war ausgeschlossen. Auch das römische Recht hielt an diesem persönlichen Verhältnis fest. Sombart leitet das Inhaberpapier auf Bibel und Talmud zurück, nennt es dem germanischen und römischen Recht ihrer innersten Natur nach fremd, weil damit ein unpersönliches Schuldverhältnis begründet wurde. Dagegen dem Geist des jüdischen Rechts gemäß. Die Aktie ist nur eine besondere Form des Inhaberpapiers. Sie ermöglicht einen beliebigen Besitzwechsel. Dieser bietet Aussicht auf Wertverschiebung und Gewinn. So wird die Aktie zum Spekulationspapier, dient zum Kauf und Verkauf auf Zeit, zum Scheinkauf, bei dem von vornherein nicht der Erwerb des Papiers, sondern der Unterschiedsgewinn zwischen dem Wert bei Abschluss und bei Erfüllung des Kaufgeschäftes in Aussicht genommen ist. Vordem war der Hofjude der Vermittler der Anleihen und erntete die Gewinne allein. Er wird abgelöst durch die Emissionstätigkeit der Banken. Hierdurch vermehrt sich die Zahl der unmittelbaren Profitmacher beträchtlich. Der Kreis der am börsenmäßigen Handel und am Börsenspiel Interessierten erweitert sich unendlich. Der Hauptbankgewinn bei der Übernahme und Ausgabe öffentlicher Anleihen und Aktienunternehmungen beruht auf der Spannung zwischen Übernahme und Zeichnungskurs. Besonders hohe Gründergewinne entstehen, wenn die Banken selbst Neugründungen, Verschmelzungen, Fusionierungen von Aktienbetrieben vornehmen. Professor Ruland schätzte die jährlichen Gründergewinne der Banken in Deutschland von 1902 bis 1906 auf durchschnittlich 550 Millionen Mark. Um das Jahr 1900 soll der Wert von deutschen Banken den deutschen Sparern aufgeredeten Griechen, Portugiesen, Argentinier, Nordamerikaner, Mexikaner für 1 Milliarde Mark betragen haben. Davon gingen mindestens 2/3 verloren. Die Gesamtverluste europäischer Sparer allein an nordamerikanischen Werten, die ihnen von den Banken aufgeredet worden waren, wird von Ruland seit 1856 mit etwa 21 Milliarden Mark berechnet. Vor Kriegsausbruch schätzten Banksachkenner die in deutschen Händen befindlichen Auslandswerte auf 13,5 Milliarden. Dazu kamen noch 6,5 Milliarden deutsches im Ausland angelegtes Kapital. Wie viel von diesen mit Hilfe der deutschen Banken und Börsen verschleppten 20 Milliarden die deutschen Sparer wiedersehen werden, wird immer in Dunkel gehüllt bleiben. Bahnbrechend für das Anleihewesen und die Art der Durchführung ist nach Sombart die Ausgabe der österreichischen Rothschild-Lose 1820 bis 21 gewesen. Zum ersten Male wurden hier alle Register der wildesten Fondsspekulation gezogen, um Stimmung für das Papier zu machen. Stimmung machen war die Parole, die von nun an den Börsenverkehr beherrschte. Stimmung machen war das Mittel zum Zweck der unausgesetzten Kursverschiebungen durch systematischen Ankauf und Verkauf der Effekten, wie sie die Rothschilds von Anbeginn an bei ihren Emissionen betrieben.

Reingewinn 228 Millionen, davor 60. Dividende 20%, davor 10%. Gewinnanteil der Aufsichtsräte 125.000, davor 25.000. Keine Zahl der Angestellten angegeben, Zweigstellen und Depotkassen 130. Dresdner Bank, Grundkapital 550 Millionen, davor 260. Rücklagen 370 Millionen, davor 80. Gesamtumsatz 1.166 Milliarden, davor 400 Milliarden. Reingewinn 270 Millionen, davor 50. Dividende 16%, davor 9. Gewinnanteil der Aufsichtsräte 100.000, davor 48.000. Zahl der Angestellten 15.400, davor 9.800. Zweigstellen und Depotkassen 111, davor 32. Hierbei ist die Geldentwertung zu berücksichtigen. Januar 1922 eine Goldmark gleich 117 Papiermark. Wie gesagt, bei dem außerordentlichen Anschwellen der Zahlen ist die Geldentwertung zu berücksichtigen. Einige Sätze aus den Jahresberichten werden aber zeigen, dass die Großbanken in der Zeit allgemeiner Verelendung ihr Wohlergehen hervorheben. Auch die Gründe werden angegeben. Die entfachte Spekulationssucht des Publikums, das heißt der Dummen, die man eine Zeit mit profitieren lässt, um sie dann bei Krisen und Krachen gründlich auszuplündern. Banken und Börsen geht es umso besser, je tiefer das allgemeine Elend. Bank für Handel und Industrie, Geschäftsjahr 1920. Die lebhafte Geschäftstätigkeit in allen Zweigen des Bankgeschäfts steigerte sich in der ersten Hälfte des Berichtsjahres dergestalt, dass ihre Bewältigung nur mit Anspannung aller Kraft unter großen Schwierigkeiten möglich war. Bankengemeinschaft Darmstädter Nationalbank 1921 weist auf den drohenden Abgrund unserer Verelendung hin. Der Begriff der großen Zahlen verursachte auch im Inlande vielfach Verwirrung und verstärkte das spekulative Element unserer Wirtschaft in einem fast unerträglichen Maße. Besonders die Entwicklung an den Effektenmärkten unterlag diesen Einflüssen und verursachte neben den berechtigten Umwertungen spekulative Ausschreitungen, die vor allen Dingen in einer ausgedehnten Beteiligung unberufener Kreise an der Börse zum Ausdruck kamen. Dresdner Bank 1921. Die um sich greifende Spekulation, das Kritik- und wahllose Kaufen des Publikums führte zu sprunghaften und zum Teil weit über das Ziel hinausschießenden Kurssteigerungen, die schließlich mit einem plötzlichen starken Rückschlag und großen Kursverlusten endeten. Deutsche Bank 1920. Das Aktienkapital aller deutschen Gesellschaften, das Ende 1913 rund 17 Milliarden betrug, war bis zum Schluss des Jahres 1920 auf 30 Milliarden gestiegen und ist zurzeit Mitte 1921 auf mehr als 35 Milliarden zu schätzen. 1921, dem augenfälligen Luxus einer kleinen Schicht neuer Reicher, steht eine tief bedauerliche Verschlechterung der Lebenshaltung weiter Kreise der Bevölkerung, insbesondere des Mittelstandes, gegenüber. Das dauernde Sinken der Mark schuf im Inland ein fieberhaftes Begehren nach Sachgütern und übertrug dieses auch auf den Börsenverkehr in Industrieaktien. Es brach eine Spielwut aus, die sich bis zur Siedehitze steigerte. Eine besondere Form bankkapitalistischer Volksausbeutung und Mittelstandsvernichtung ist das Warenhaus. Ein Beispiel: Das Kapital der Warenhaus-Aktiengesellschaft Rudolf Karstadt, Sitz Hamburg, beträgt 175 Millionen. Direktoren sind Althoff, Braunschweig, Karstadt, Schmitz, Schöndorf, Weil. Aufsichtsrat nur Juden. Die Gesellschaft besitzt über 40 Warenhäuser über ganz Deutschland. Zehntausende selbstständiger Gewerbetreibende mussten vernichtet werden, damit diese Warenhäuser blühten. Mitten im Frieden ein erbarmungsloses Morden. jüdischer Kulturanteil. Über die Herren des Bankwesens und damit der Volkswirtschaft urteilt Dr. A. Goldschmidt: So sehen wir denn, dass die fertig vor uns stehende Großbank eine ganze Reihe von anderen Instituten in ihre Abhängigkeit gebracht hat, die wie eine Schar von Planeten die Sonne umgeben. Heute ist das Bankwesen so zentralisiert, dass ein Dutzend Männer die Entwicklung Deutschlands dirigiert. Der Werdegang der Großbank 1908. Die Wirtschaftsform, mittels deren die jüdisch-kapitalistische Ausbeutung aller schaffenden Stände vor sich geht, ist die Aktiengesellschaft. Treffend und scharf zeichnet Sombart den Unterschied in der Pflichtenauffassung und Leistung des deutschen Unternehmers und des jüdischen AG-Direktors. Wir können uns nicht vorstellen, dass Alfred Krupp anderes als Gussstahl, Borsig anderes als Maschinen, Werner von Siemens anderes als Elektrizitätsgüter herstellen oder dass H.H. Meyer etwas anderem als dem norddeutschen Lloyd vorstand. Wenn Rathenau, Deutsch, Berliner, Arnhold, Friedländer, Ballin morgen ihre Stellungen vertauschen, würde vermutlich ihre Leistungsfähigkeit nicht sehr beträchtlich verringert werden. Weil sie alle Händler sind, ist ihr zufälliges Tätigkeitsgebiet gleichgültig. Wenn der Direktorposten immerhin noch Arbeitsaufwand verlangt, so gibt es eine Beteiligung am Bank- und Industrieleben, die das Ideal des Schlaraffenlandes oder das Märchen vom Tischlein deck dich, Eselein streck dich nahezu verwirklicht. Als Aufsichtsrat, womöglich als recht vielfacher Aufsichtsrat. Wieder mal ein Schwindel gröbster Art, aber gesetzlich bestätigt. Nach § 246 des Handelsgesetzbuches hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen und sich zu diesem Zweck von dem Gange der Angelegenheit der Gesellschaft zu unterrichten. In Wirklichkeit ist davon keine Rede. Die Tätigkeit der Aufsichtsräte besteht vielmehr darin, einmal jährlich die ihnen vorgelegte fertige Bilanz zu unterschreiben und der vorgeschlagenen Gewinnverteilung zuzustimmen. Für diese Mühewaltung beziehen sie Tantiemen, die selten unter 20.000 Mark, natürlich Goldmark, liegen. Nach den Sombartschen Auszählungen haben in den größten Industrieaktiengesellschaften die Juden ein Viertel aller Aufsichtsratstellen inne, bei 1% Anteil an der Gesamtbevölkerung. Da eine Aufsichtsratsstelle ihren Mann kaum nur mäßig ernährt, so vereinigen die Auserwählten, vor allem notleidende Bankdirektoren, dann Leute mit einflussreichen Verbindungen, gleich mehrere oder auch viele solcher Posten in einer Person, so dass es manche für ihre 30- bis 50-fache Unterschrift auf ein Jahreseinkommen von vielen Millionen bringen können. Von solchen vielfachen Aufsichtsräten seien für 1917 genannt: Geheimer Kommerzienrat Dr. Louis Hagen, geborener Levi in Köln, mit 57 Aufsichtsratposten. Dann folgt der Geschäftsinhaber der Berliner Handelsgesellschaft Karl Fürstenberg mit 56 Aufsichtsratsstellen. Weiter der Geschäftsinhaber der Diskontogesellschaft Dr. Solmsen mit 52, Kommerzienrat Mamroth von der AEG mit 54 Posten. Weiter bekleideten der Mitinhaber des Bankhauses S. Bleichröder, Dr. von Schwabach 48, Hugo Stinnes in Mülheim-Ruhr 45, Freiherr von Oppenheim, Inhaber des Bankhauses Salomon Oppenheim Junior in Köln 43, Dr. Walter Rathenau, AEG 40, Direktor Oskar Schlitter, Deutsche Bank 38, Dr. O. Strack, Schaffhausener Bankverein 44, Kommerzienrat Peter Klöckner Duisburg 30, Direktor Kurt Sobernheim, Kommerz- und Kontobank 30, Dr. Jalmar Schacht, Nationalbank für Deutschland 28, Generalkonsul Eugen Landau 28, Geheimer Kommerzienrat Georg Arnhold Dresden 28, Dr. Mosler, Geschäftsinhaber der Diskontogesellschaft 25, Dr. Salomonson, Geschäftsinhaber der Diskontogesellschaft 22, Direktor Hermann, Deutsche Bank 27, von Strauß, Deutsche Bank 24, Arthur von Gwinner 20, Geheimrat Eugen Gutmann, Dresdner Bank 30, Geheimrat Strupp, Bank von Thüringen 30, Geheimer Justizrat Kempner Berlin 36, Bankier von Stein 34 und Generaldirektor Ballin 30 Aufsichtsratsposten. Eine Höchstleistung auf dem Gebiete der Vielgewandtheit durfte Dr. Walter Rathenau verzeichnen, Präsident der riesenhaften AEG, Generalstabschef der Rohstoffversorgung im Kriege, Verfasser zahlreicher Bücher tiefster Weisheit, der sich dabei noch die Zeit abgewann, nach § 246 HGB die Geschäftsführung von 40 Aktiengesellschaften in allen Zweigen der Verwaltung zu überwachen. Über die Aktiengesellschaft urteilt einer der hervorragendsten deutschen Rechtslehrer, Jering, im Geist des Rechts: Unter den Augen der Gesetzgeber haben sich die Aktiengesellschaften in organisierte Raub- und Betrugsanstalten verwandelt, deren geheime Geschichte mehr Niederträchtigkeit, Ehrlosigkeit, Schurkerei in sich birgt als manches Zuchthaus. Nur dass die Räuber und Betrüger hier in Gold statt in Eisen sitzen. Die Mittel der jüdisch-kapitalistischen Ausbeutung ein Ende zu machen sind: Verstaatlichung des Kreditwesens mit berufsgenossenschaftlicher Gliederung. Vorbilder hierfür sind in den preußischen Landschaften genossenschaftlichen Bodenkreditbanken, die ersten von Friedrich II. Gegründet, und in den Raiffeisenkassen vorhanden. Preisbildung auf Grundlage der Herstellungskosten, Beseitigung des Inhaberpapiers und Ersatz durch Namensurkunden, wie zum Beispiel die Anteilsscheine der Reichsbank, Umgestaltung der Währung zum vollkommenen Tauschmittel für den Warenaustausch, Nationalwirtschaft mit dem Ziel des möglichsten Selbstbegnügens, geschlossener Handelsstaat, Förderung von Landwirtschaft und selbstständigem Mittelstand, Aufbau der Volkswirtschaft auf deutsch-rechtlicher und deutsch-sittlicher Lebensanschauung in genossenschaftlicher Form. Auf diesem Grunde wird neues Leben hervorsprießen. Die Börse. Eine verschlossene Burg. Ein Buch mit 7 Siegeln ist den meisten das, was sich die Börse nennt. Der eine hält sie für eine harmlose Versammlungsstätte, wo Kaufleute ihre privaten Geschäfte abwickeln, ohne Bedeutung für die Allgemeinheit. Der andere für ein segensreiches Institut, wo die Sachverständigen des Wirtschaftslebens mit Scharfblick die Marktbewegungen der Welt verfolgen und die gerechte Verteilung der Güter und Geldmittel über die Länder hin regeln. Sie treffen beide nicht das Rechte. Auch das Bild von der Spielhölle, das das Schlagwort von dem Giftbaum Börse entstehen ließ, erschöpft nicht den Sachverhalt. An der Spielbank kann jeder schließlich nur sein eigenes Vermögen verspielen. An den Börsen von heute aber spielt man um fremdes Vermögen, um Glück und Reichtum der Nationen. Die Börse ist ein Machtfaktor im öffentlichen Leben geworden, der nicht nur in die wirtschaftlichen Bewegungen, sondern auch in die Politik der Staaten bestimmend eingreift. Wohl war die Börse einst der Sammelpunkt der ehrbaren Großkaufleute, die dort ihre Waren zum Kauf ausboten und nach Angebot und Nachfrage den Preis festsetzten. Anstelle der ehrbaren Kaufleute sind aber andere Elemente getreten, denen es nicht mehr um rechtschaffene Handelsgeschäfte zu tun ist, sondern um Spekulationen, das heißt um künstliche Preistreiberei und planmäßige Beeinflussung und Ausbeutung der Preisbewegungen zugunsten verschworener Klicken und zum Schaden der Allgemeinheit. Eine für jedermann verständliche Darstellung darüber findet sich in Stoltheims Buch »Das Rätsel des jüdischen Erfolges«, 4. Auflage, Seite 75 und folgende. Den ersten tieferen Einblick in das Treiben dieser geheimen Börsenkonsortien vermittelte der französische Gesandte im Haag, der im Jahre 1698 über die in Holland bestehenden jüdischen Körperschaften, Kongregationen, an seine Regierung berichtete. Er hob hervor, wie diese geheimen Brüderschaften über das ganze Europa verzweigt sind und in heimlicher Fühlung miteinander stehen, um das Börsengeschäft nach einem groß angelegten System zu leiten. Er fährt dann fort: Diese Systeme, die aus dem Feinsten und Spitzfindigsten bestehen, was sie von Neuigkeiten während der Woche empfangen haben, durchsiebt und geläutert durch ihre Rabbis und Schriftgelehrten, werden schon am Sonntag ihren jüdischen Börsenmaklern und Agenten zugestellt, welche die denkbar gerissensten dieser Art sind. Nachdem sich diese nun untereinander besprochen haben, verbreiten sie einzeln noch am selben Tage solche für ihre Zwecke zurechtgelegte Nachrichten. Den nächsten Tag fangen sie sogleich an, sie ins Werk zu setzen, zum Kauf, Verkauf, in Wechseln und Aktien. Da sie immer große Summen und Vorräte in allen diesen Artikeln bereithalten, sind sie stets in der Lage, richtig abmessen zu können, wann der beste Moment gekommen ist, um à la Hoss oder à la Bess oder auch zugleich die beiden Richtungen ihre Coups auszuführen. Das kennzeichnet in wenigen Sätzen das Geheimnis des Börsentreibens, wie es seit Jahrhunderten von jüdischer Seite geübt wird. Die Börse ist Instrument und Verwaltungsgebiet der internationalen Geldmächte. Durch wirtschaftliche Schiebungen und künstliche Stimmungsmache mit Hilfe der Presse bewirkt sie ein beständiges Auf- und Niederfluten der Werte. Diese Bewegungen werden von gewissen Zentralen aus planmäßig geleitet. Jede Preisschwankung verursacht einen Abfluss der Mittel in die großen Behälter der goldenen Internationale. Die Börse ist also ein Schröpfkopf zu fortgesetzter Aussaugung der durch den Fleiß der schaffenden Nationen erzeugten Wertüberschüsse. Wenn die aufgewühlten Arbeitermassen erfahren wollen, wo der Mehrwert ihrer Arbeit verbleibt, so sollten sie an die Pforten der Börse klopfen. Über der Börsenspekulation in Wertpapieren ist das verbrecherische Spiel in Gütern, namentlich Lebensmitteln, nicht zu kurz gekommen. Durch Scheinkäufe und Verkäufe und sonstige Machenschaften werden Preissteigerungen und Preisstürze verursacht, je nachdem die Händler teuer verkaufen oder billig einkaufen wollen. Nach den Ernten werden die Preise gedrückt, ist das Getreide in den Händen der Händler, werden die Preise erhöht. Erzeuger wie Verbraucher werden andauernd geschröpft. In jedem Bissen Brot steckt ein Tribut an die Spekulanten. Durch Ankauf und Einsperren sehr großer Mengen amerikanischen Weizens trieb der Chicagoer Börsianer Levi Leiter den Weltmarktpreis für Weizen, der 1893 bis 1898 durchschnittlich 169 Mark die Tonne betragen hatte, im Mai 1898 auf 252 Mark. 1892 verdiente die Firma Kohn und Rosenberg durch Massenaufkäufe von Roggen, der von 140 auf 280 Mark heraufgetrieben wurde, in wenigen Monaten 18 Millionen aus den Taschen der Armen und Ärmsten. Machten sich Beunruhigung und Empörung bemerkbar, so leitete die Börsenpresse sie stets auf die begehrlichen Agrarier ab, die ewig unbelehrbare Masse, die gutgläubige Leserin der judendienerischen Presse, fiel regelmäßig darauf hinein. Die schaffenden Stände gerieten erbittert aneinander, inzwischen flossen die Millionen in die Geldschränke der wirklichen Ausbeuter. Sie wurden hierin durch die demokratischen Parteien unterstützt, die bewusst die wahren Gründe für den Getreidewucher verschwiegen, die Schuld auf den Wuchertarif schoben, obwohl seit Einführung der Schutzzölle die Getreidepreise nicht gestiegen, sondern gesunken waren. Als Graf Canitz seinen Antrag auf staatliche Regelung der Getreidepreise stellte, der auf einen stetigen mittleren Getreidepreis hinzielte, der gleichmäßig Erzeugern und Verbrauchern genützt, die ganze Volkswirtschaft auf eine feste Grundlage gestellt und den Getreidewucher beseitigt hätte, lehnte die Volksvertretung ihn mit großer Mehrheit als Brotwucher ab, zugunsten des echten jüdischen Getreidewuchers. Wie bei Getreide, so hängt der Preis aller Massengüter, Fleisch, Baumwolle, Spiritus, Zucker, Kaffee, Petroleum, nicht mehr vom Produktionspreis und nicht von Angebot und Nachfrage ab, wie die Börsenpresse der unwissenden Leserschaft noch immer vorredet, sondern ausschließlich von der Willkür und den Spielplänen der Börsianer. Dass an den Börsen aller Länder die Juden 5/6 bis 9/10 aller Börsenbesucher bilden, hat bereits Glagau festgestellt, aber auch jeder Blick in Börsenräume und Börsengeschäfte bestätigen es. In einem Buche des Juden Max Nordau, das ist Moses Südfeld, das den Titel führt »Die konventionellen Lügen der Kulturmenschheit«, findet sich folgendes Urteil. Man hat es gewagt, die Börse als eine notwendige und nützliche Einrichtung zu verteidigen. Erstickt der Anwalt nicht an der Ungeheuerlichkeit seiner Behauptungen? Was? Die Börse soll nützlich und notwendig sein? Die Börse ist eine Räuberhöhle, in welcher die modernen Erben der mittelalterlichen Raubritter hausen und den Vorübergehenden die Gurgel abschneiden. Wie der Raubritter bilden die Börsenspekulanten eine Art Aristokratie, die sich von der Masse des Volkes reich ernähren lässt. Wie die Raubritter nehmen sie für sich das Recht in Anspruch, den Kaufmann und Handwerker zu zehnten. Lasker nannte die Börse eine Akademie für die Übertretung der Landesgesetze, eine Maschinerie für die Aufhebung wirtschaftlicher Natur und sittlicher Kulturbegriffe. Über den Einfluss der Hochfinanz schrieb der Minister Schäffle in Bau und Leben des sozialen Körpers: Aus der kapitalistischen Periode wächst das Geldmagnetentum heraus, und dieses wird die erste Großmacht des Staates sein, direkt durch Wahlvorrechte, indirekt durch seine Parteiministerien, durch den Besitz der Presse, durch Bestechung der Volksvertreter, Beamten und Journalisten. Kaiser und Königreiche müssen der Geldmacht huldigen, denn diese bestimmt die öffentlichen Bedarfe. Es entsteht mit zunehmender Entwicklung des Kapitalismus eine Universalherrschaft des Geldes und der Spekulation über das soziale Gesamtleben. Krone, Regierung, Parlament, Verwaltung, Wissenschaft, Kirche, Schule, Presse werden in materielle Abhängigkeit gebracht. Die Börse in ihrer heutigen Form ist schlechtweg eine Erfindung der Juden. Otto Glagau in seinem Buche Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin von 1876 stellte bereits damals fest, dass 9/10 aller Börsenbesucher in Berlin, Frankfurt, Breslau, Wien usw. so dem Hebräertum angehörten. Er führte den Nachweis, dass die großen, unsauberen Gründungen in den 70er Jahren fast ausnahmslos von Juden ins Werk gesetzt waren und dazu dienen mussten, die von Frankreich an Deutschland gezahlte Kriegsentschädigung von 5 Milliarden fast restlos in jüdische Kassen zu leiten. Es war ein raffiniertes Blendwerk, als am 7. Februar 1873 der jüdische Abgeordnete Lasker im Reichstage seine Enthüllungen über die Gründungsschwindel vom Stapel ließ, um einige unvorsichtige Konservative, die sich zur Beteiligung an fragwürdigen Gründungen hatten verleiten lassen, an den Pranger zu stellen und dadurch die Aufmerksamkeit von den eigentlichen Schuldigen abzulenken. Die Börse ist seit Jahrzehnten der eigentliche Beherrscher der Völker und die Fürsten haben nicht ohne eigene Schuld ihr hartes Schicksal der Entthronung erlitten, da sie blind genug waren, sich am lichten Tage von diesen tückischen Mächten das Heft aus der Hand winden zu lassen. Ja, sie haben diese Verräter des Völkerglückes durch besondere Huld noch begünstigt und sind dabei gegen alle Warnungen taub geblieben. Dummheit und Blindheit sind sträflich, wenn sie sich bei denen finden, die zu Führern der Völkergeschicke berufen wurden. Das Judentum im politischen Leben, Parlamente und Parteien. Die konstitutionelle Verfassung der Staaten sollte dem Volke die Möglichkeit einräumen, an der Gestaltung der öffentlichen Verhältnisse und der Gesetzgebung mitzuwirken. Sie gab daher dem Volke ein Wahlrecht, damit es seine Vertreter in die Parlamente entsende. Juda ist nun zu allen Zeiten eifrig für die Schaffung solcher Konstitutionen und Parlamente eingetreten und hat sich dabei immer den Anschein des Freiheitshelden und des Verteidigers der Volksrechte zu geben gewusst. Es verfolgte dabei seine besonderen Absichten. Wenn man den Juden ein Talent zugestehen muss, so ist es das der Dialektik, der rednerischen Gewandtheit. Ein Volk, das seit Jahrtausenden händlerisch tätig ist und sein Fortkommen ohne produktive Arbeit in der listigen Ausnutzung anderer Völker sucht, musste notwendigerweise die Überredungskunst pflegen und in der Folge der Geschlechter durch Vererbung zu hoher Meisterschaft entwickeln. In Verbindung damit übte es die Kunst der Verstellung und die geschickte Behandlung der Kundschaft. Hingegen ist es begreiflich, dass Völker, die vorwiegend dem Ackerbau, der Jagd, der Schifffahrt, schweren Handwerken und dergleichen oblagen, wortkarg und schwerfällig blieben. Ihre Arbeit fügte sich ein in die langsamen und stetigen Prozesse der Natur, für Trug und List war hier kein Raum. Das Denken und Empfinden solcher Völker mag vielleicht umso tiefer sein,

sondern eine Minderheit, ein besonderer Stand, beansprucht für sich allein das Vorrecht der Herrschaft, und zwar der Gewaltherrschaft. Denn diese Gruppe hält alle Mittel der Vergewaltigung für erlaubt und ihre Vorherrschaft durchzusetzen. Treubruch, Verrat und tückischer Überfall erscheinen ihr als berechtigte Kampfmittel. Sie huldigt dem so viel geschmähten Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel. Unter dem Einfluss jüdischer Ratgeber waren die liberalen Parteien immer mehr zu Verfechtern der großkapitalistischen Interessen geworden. Durch Begünstigung des Spekulanten des Bank- und Börsenwesens waren sie bemüht, die Übermacht des Großkapitals gegenüber den Regierungen immer mehr zu stärken und die letzten Schranken niederzureißen, die der jüdischen Geld- und Geistesherrschaft noch im Wege standen. Sie fanden dabei die unentwegte Unterstützung der Sozialdemokratie. Es ist seltsam genug, dass letztere Partei angeblich die Interessen des Proletariats vertreten und das Kapital bekämpfen will, dass aber weder in der sozialdemokratischen Presse noch in den Versammlungen jemals ein Wort gegen diejenigen Stellen geäußert wurde, an denen sich die Kapitalanhäufung in geradezu wucherischer Weise vollzieht, gegen Banken, Börsen und Warenhäuser. Als Kapitalisten kennt die Sozialdemokratie nur Agrarier und die Schlotbarone und bemüht sich, allen Unwillen der Masse auf diese abzulenken. Auch hier liegt es Rätsels Lösung in der jüdischen Führung. Die maßgebenden Männer des extremen Sozialismus sind allerwegen Hebräer. Sie wissen den ihnen blind ergebenen Massen den jüdischen Größenwahn zu suggerieren und alle Bedenken der Vernunft und der Sittlichkeit in ihnen zu ersticken. Vor dem Kriege und besonders in dessen späteren Verlauf verwischte sich jeder Unterschied zwischen dem Berliner Tageblatt und Vorwärts. Das sozialdemokratische und freisinnige Wahlbündnis von 1912 brachte 111 Sozialdemokraten in den Reichstag. Hierzu schrieb das Berliner Tageblatt: Die Zukunft der fortschrittlichen Volkspartei und eine sehr große Zukunft liegt in einer dauernden, festen wahltaktischen Verständigung mit der Sozialdemokratie. Damals begrüßte die englische Evening Times das Wahlergebnis mit den Worten: Jede Wahlstimme zugunsten eines deutschen Sozialdemokraten bedeute eine Stimme der Verwirrung unseres Feindes. In der Morning Post heißt es: Auf alle Fälle wird es zu einem Bürgerkrieg in Deutschland kommen. Wie die Folge gezeigt hat, ist die Hoffnung Englands auf den Bürgerkrieg in Deutschland in Erfüllung gegangen. Die Sozialdemokratie hat sich als wirksamste Bundesgenossin der Entente zur Zertrümmerung Deutschlands erwiesen. Im September 1916 konnte Lord Bryce aufgrund der auf Deutschland wirkenden englischen Millionen aussprechen: Eines Tages, so hoffen wir, wird sich das deutsche Volk seiner Regierung entledigen. Im Scotsman hieß es: Unser Hauptziel muss die Entzweiung im deutschen politischen Lager sein. Den Geist der Revolution werden wir innerhalb der Mittelmächte entfachen. Dies ist mittels der 500 Millionen gelungen, die Lloyd George im Frühjahr 1917 zu eben diesem Zwecke vom Parlament forderte und deren Verwendung er damit begründete: Der Deutsche kann nur durch Deutsche besiegt werden. Der Erfinder des theoretischen Rüstzeuges der Sozialdemokratie und des Kommunismus ist der Hebräer Karl Marx. Wenn er die Irreführung der Massen und ihren Einsatz für jüdische Zwecke nicht unmittelbar und bewusst betrieben hat, so ist ihm dies jedenfalls dadurch gelungen, dass er den Klassenkampf und Klassenhass und die unversöhnliche Feindschaft zwischen dem revolutionären Proletariat und der reaktionären Bourgeoisie zum Dogma des sozialdemokratischen Aberglaubens erhob. Hass erstickt Einsicht und Vernunft, er verdummt. War der blindwütige Kampf zwischen den werteschaffenden Ständen entfesselt, so konnte das Judentum unbeachtet und ungestört sein Werk der Auspowerung und Zersetzung betreiben. Nur einem zu organischem Denken unfähigen Kopfe konnte der Gedanke entspringen, dass aus Kampf und Hass der Stände eines Volkes gegeneinander ein neuer, besserer Zustand hervorgehen könne. Gegen die Spaltung in Arm und Reich wusste die geistige Unfruchtbarkeit Marxes keinen anderen Rat,

Geheimnisvoll waren diese Mächte durchaus nicht. Es waren diejenigen, die dem Vorwärts diktierten, was er über die Juden zu schreiben hat. Es wäre ein Akt der Undankbarkeit gewesen, wenn das Judentum diese unschätzbare sozialdemokratische Judenschutztruppe nicht mit allen Mitteln, vor allem mit Geld, gefördert hätte. Eine Hand wäscht die andere. In der zionistischen Welt 1906 heißt es hierzu: Bei ihrer chronischen Geldnot war den österreichischen Sozialdemokraten die jüdische Hilfe doch ganz erwünscht. Heute geht schon fast keine Wahl ohne die Schnorrerei bei der jüdischen Bourgeoisie vorüber. Erst anlässlich der letzten Wiener Gemeinderatswahlen konnte der jüdische Arbeiter ein vertrauliches Zirkular des sozialdemokratischen Wahlkomitees an reiche Juden veröffentlichen, in dem unter Hinweis auf den verrohenden Antisemitismus um Unterstützung des Wahlfonds gebeten wird. Die Sozialistische Arbeiterzeitung ist das Lieblingsorgan vieler wohlhabender Juden und wurde schon einmal durch jüdisches Kapital vor dem Zusammenbruch gerettet. Die Aktien der Jauerschen Humanité waren zu drei Vierteln in den Händen von 15 Personen, darunter 12 Juden. In der Erinnerung sind noch die reichen Spenden, die im Vorwärts unter dem Mann im Monde und so weiter quittiert wurden. Als dieser Mann im Mond wurde später Genosse Dr. Aarons, Schwiegersohn S. Bleichröders genannt. Der Sozialdemokrat Dr. Südekum ist der Schwiegersohn des vielfachen jüdischen Millionärs Cäsar Wollheim, der seine Millionen ehrlich und im Schweiße seines Angesichts durch eine Monopolisierung des schlesischen Kohlenhandels erworben hatte und nun auf dem Wege über seinen Schwiegersohn von seiner Geldfülle der Parteikasse des Proletariats spendete. Der Kommunist Liebknecht hatte die Tochter des jüdischen Börsenspekulanten Paradies zur Frau. In einer sozialdemokratischen Versammlung in Dabergotz, Kreis Ruppin, am 2.10.1921 sagte der sozialdemokratische Landtagsabgeordnete Jahnke Spandau: Die Parteiarbeit, die Wahlfeldzüge, die Presse erfordern riesige Gelder. Diese seien nicht durch die regelmäßigen Parteibeträge zusammenzubekommen, vielmehr würden sie zum größten Teil durch die Spenden der reichen jüdischen Geldgeber der Sozialdemokratie gedeckt. So führen die Fäden von der Hochfinanz unmittelbar ins Proletariat, das angeblich dieselbe Hochfinanz unschädlich machen will, am Nimmermehrskage. Jahrelang bis zu seinem Tode übte der durch Ausbeutung seiner Näherinnen zum mehrfachen Millionär gewordene Jude Paul Singer die Alleinherrschaft in der Sozialdemokratischen Partei. Fast jede Rede und jeden Parteitag schloss er mit einem Hoch auf die revolutionäre Sozialdemokratie. Das ist des Pudels Kern. Nicht, weil diese eine Interessenvertretung der Arbeiterschaft war, sondern weil sie das nur durch Revolution erreichbare Ziel der jüdischen Geld- und Weltherrschaft förderte, deshalb erfreute sie sich des jüdischen Beistandes. Dieses Ziel, die Revolution, ist vornehmlich durch Hand-in-Hand-Arbeiten der jüdischen, deutschen und russischen Revolutionäre und durch unmittelbare Geldunterstützung der Umstürzer in Deutschland durch die jüdische bolschewistische Regierung erreicht worden. Vermittler war der russisch-jüdische Botschafter Joffe in Berlin, den die Mehrheitsregierung ungehindert schalten ließ und erst abschob, als es zu spät war. Dieser richtete am 19.12.1918 folgenden Funkspruch an den sozialistischen Reichstagsabgeordneten Kohn: Ich möchte diesen Anlass benutzen, um dem Rechtsbeistand der russischen Botschaft in Berlin, Herrn Reichstagsabgeordneten Dr. Oskar Kohn, mitzuteilen, dass jene 560.000 Mark und 150.000 Rubel, die er von mir in der letzten Nacht vor der Ausweisung, und zwar als Mitglied der USP, Unabhängigen Sozialistischen Partei, zur Förderung der deutschen Revolution erhalten hatte, in jener Nacht, als er gemeinsam mit uns im Botschaftsgebäude verhaftet saß, dass er diese Summen zurzeit nicht an die USP auszuzahlen braucht. Das gleiche gilt von dem in Deutschland deponierten Fonds von 10 Millionen Rubel, worüber ich Herrn Kohn Dispositionsrecht im Interesse der deutschen Revolution eingeräumt habe. Auch diese Gelder sind nicht mehr zur Verfügung der USP zu stellen. Die 10 Millionen Rubel lagen beim Bankhaus Mendelssohn. Den Anteil der Juden an der Revolution gibt Dr. R. Kaiser offen zu. Der größte jüdische Anteil an der heutigen revolutionären Bewegung steht fest. Er ist Auswirkung des jüdischen Wesens in eine moderne politische Richtung. Neue jüdische Monatshefte, Dezember 1919. Die Arbeiterbewegung ist nicht immer frei von antisemitischen Regungen gewesen. Unter vier Augen gesteht dies mancher Genosse zu. Hätte der Antisemitismus auf die Arbeiterschaft übergegriffen, so wäre er unwiderstehlich angewachsen. Dies zu verhindern, war mit ein Hauptgrund für das massenhafte Einschwenken des Judentums in das sozialdemokratische Lager. Wo ein Jude anwesend ist, darf kein Wort der Kritik gegen Juden aufkommen. Diese planmäßige Durchsetzung der Arbeiterbewegung mit jüdischen Elementen hat nicht nur diesen Zweck erreicht, sondern teilweise eine fanatische Parteinahme der Arbeiter für die Juden zur Folge gehabt. Das Erwachen der betrogenen Arbeiterschaft aus dieser Betäubung wird für die Juden ein Ende mit Schrecken sein. Dass die Arbeiterschaft, soweit sie sich zur Sozialdemokratie bekennt, alle Zustände und Geschehnisse nur in jüdischer Belichtung erblickt, von Judengeist genährt wird und durchtränkt ist, dass sie demnach, wenn auch unbewusst, nicht ihren, sondern den jüdischen Zwecken dient, beweisen nachstehende Angaben. Eduard Bernstein leitete schon in den 80er Jahren den Zürcher Sozialdemokrat. Paul Singer etwas später die erste bedeutendere Verlagsanstalt sozialdemokratischer Schriften in Berlin. Kurt Eisner war im Anfang dieses Jahrhunderts Hauptschriftleiter des Vorwärts. Rosa Luxemburg neben Parvus Helphand und Karski Marchlewski an der Leipziger Volkszeitung tätig. Später wirkte beim Vorwärts der österreichisch-jüdische Arzt Hilferding. Karl Kautsky wurde von Eckstein und Wurm bei der Leitung des wissenschaftlichen sozialdemokratischen Organs Neue Zeit unterstützt. Dr. Ahrens gab die sozialistischen Monatshefte heraus, die er dann Dr. J. Bloch anvertraute. Heinrich Braun, der Schwager des österreichisch-jüdischen Sozialistenführers Viktor Adler, gründete sein Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, das er später an seinen Rassegenossen Jaffe weitergab, um dann die Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung herauszubringen. Zu ungefähr derselben Zeit entstand das Archiv für die Geschichte des Sozialismus unter der Leitung des Wiener Universitätsprofessors Karl Grünberg im Verlage von Hirschfeld in Leipzig. Die sozialistische Unterhaltungszeitschrift Neue Welt, die heute unter dem Titel Volk und Zeit erscheint, leitet Salomon, der sich lieber Lessen nennen hört. Das Witzblatt Der wahre Jakob gab B. Heimann heraus, Landauer den Sozialist und Erich Mühsam den Kain. Neben dem Vorwärtsverlag standen unter jüdischer Leitung die Verlage Birk und Co. in München von Kohn, Kaden und Co. in Dresden, Walfisch. Die maßgebenden Provinzzeitungen waren kurz vor dem Kriege ebenfalls von Juden geleitet. In Leipzig saß Block, in Chemnitz Heilmann, in München Eisner, in Nürnberg Adolf Braun, in Königsberg Julian Borchardt, in Dresden Gratenauer, in Erfurt Prager. Daneben wurden die Jugendlichen in der Arbeiterjugend von Korn und die Antialkoholiker von Georg Davidson versorgt. Von Korrespondenzbüros waren bei der Sozialdemokratie Deutschlands von 20 nicht weniger als 10 in jüdischen Händen. Ein Blick in den letzten Vorkriegsverlagskatalog der Vorwärtsbuchhandlung zeigt mehr als 80% in- und ausländische Juden als Verfasser. Von den rund 250 Mitarbeitern der Neuen Zeit waren in den Jahren 1908 bis 1912 die eine Hälfte Ausländer, ein Drittel lässt sich nachweislich als Juden feststellen. Der Krieg und der Zusammenbruch brachten durch die Spaltung in den sozialistischen Fraktionen neue Personen in die leitenden Stellen. Aber eins blieb sich gleich, die Juden blieben oben auf, ja sie erlangten zu ihren alten Stellungen noch neue hinzu. Haase wurde im Parteivorstand durch Adolf Braun ersetzt,

Was Erstere getan hat, um die deutsche wirtschaftliche und finanzielle Kriegsbereitschaft zu schwächen, ist unter Banken und Börsen dargelegt. Die Haltung der jüdischen Presse in Deutschland war unverhüllt deutschfeindlich, darauf abzielend, Deutschland vor der Welt herabzusetzen, im Innern durch Parteihass zu zerklüften, das Regierungsansehen zu untergraben, der revolutionären Propaganda Wasser auf die Mühlen zu leiten, die Wehrvorlagen zu bekämpfen, ihre Verteidiger als Kriegshetzer zu denunzieren, das deutsche Volk über die heraufziehende Gefahr zu täuschen, kurz zu handeln, als wenn sie von England bezahlt würden. Was das Judentum vom Weltkriege erhofft und welche Hoffnungen dieser erfüllt hat, sagt die Jüdische Rundschau im November 1919. Für das jüdische Volk war dieser Krieg das elementarste und revolutionärste Ereignis seiner Geschichte seit der Zerstörung des Tempels. Das, was die Väter durch zwei Jahrtausende hindurch als höchstes Ideal sahen, hat der Krieg mit ungeahnter Schnelligkeit auf den Weg der Erfüllung gebracht. Unverhohlen gab der Pazifist A.H. Fried in der Friedenswarte vom Dezember 1918 seiner Genugtuung über die deutsche Niederlage Ausdruck. Freudigen Herzens müssen wir den Demokratien des Westens dafür danken, dass sie gesiegt haben. Sie haben auch uns befreit. Alle Schlagwörter wie Militarismus, Junkerherrschaft, Kastenregierung, das reaktionäre Preußentum und so weiter, die im Kriege die Ententeregierungen gegen Deutschland ausspielten, haben Berliner Tageblatt, Frankfurter Zeitung und Vorwärts dem feindlichen Ausland geliefert. Durch eine verlogene Darstellung der deutschen Verhältnisse erweckten sie den Eindruck, als wenn Deutschland verrottet vor dem Zusammenbruch stände. Mit höchster Spannung, Genugtuung und Hoffnung nahm das feindliche Ausland Kenntnis von den maßlosen Entstellungen der Judenpresse über die Zaberner Vorgänge 1913, denen entnommen werden musste, dass das deutsche Heer, die einzige deutsche Einrichtung, die Deutschlands Feinde fürchteten, verroht, morsch, zügellos, eine blutgierige Soldateska sei, dass zwischen ihm und dem Volke eine tiefe Kluft bestände. Dieses Herunterreißen des deutschen Heerwesens war ein nicht misszuverstehender Wink an das feindliche Ausland und hat dessen Entscheidung mitbestimmt. Der Sache, wenn auch nicht der Form nach, bereits versuchter Hochverrat. Der Ausbruch der einmütigen Begeisterung des deutschen Volkes bei Kriegsbeginn war für die Leiter der jüdischen Politik eine schwere Enttäuschung. T.H. Wolf, den Chefredakteur des Berliner Tageblattes, überlief es dabei, wie er später erklärte, ein Frösteln. Nach Ausbruch der Revolution fand er den Mut, jenen unvergesslichen Geist als Begeisterungsrummel zu verhöhnen. Zunächst galt es, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Die jüdische Presse, Berliner Tageblatt und Frankfurter Zeitung voran, übertraf die nationale Presse an starken Worten und Eroberungszielen. Letztere, die späterhin von weiser Mäßigung zum vollen Verzichtfrieden überwechselte, schrieb am 23.08.1914: Der Weltteil wird ein anderes Antlitz haben, wenn das Urteil gesprochen ist. Am 31.08.1914: Wie die Karte Europas gestaltet werden muss, wie man die britische maritime Zwingherrschaft beseitigt, die französische Unruhe und die russische Beutegier an die Kette legt, sind Sorgen, die erörtert werden müssen, sobald einmal der Ausgang des Krieges feststeht. Am 28.09.1914: Ein halber Frieden wäre nur ein unterbrochener Krieg. Auf denselben annexionistischen Ton war die gesamte Judenpresse notgedrungen abgestimmt. Allmählich, vorsichtig, planvoll wurde die Verständigung und Verzichtsstimmung geweckt. Bewusste Flaumacherei im Dienste der Entente, wie sie die Kölnische Volkszeitung im Februar 1916 kennzeichnete, um die Kreise vom Berliner Tageblatt und der Frankfurter Zeitung gruppieren sich heute in Deutschland jene kleinen, aber rührigen Gruppen, die aus innerpolitischen und sogar konfessionellen Gründen, aus ideologischen und pazifistischen Motiven gegen Annexionen und Gebietserweiterungen in Deutschland durch diesen Krieg sind. Es vereinigt sich um diese Kreise all das, was in Deutschland flau macht. Das sind die Leute, die eine Verschärfung des U-Boot-Krieges nicht wünschen, Das sind jene Politiker, die Angst vor einem Sonderfrieden mit Russland haben, weil sie aus innerpolitischen Gründen keinen Frieden mit Russland, aber Freundschaft mit England wünschen. Das sind jene Ideologen, die sich Pazifisten nennen und den Traum vom Weltfrieden träumen, die um des Phantoms eines ewigen Weltfriedens willen das deutsche Volk um alle Gebietserwerbungen, um den Preis dieses Krieges, für all das vergossene Blut und verlorene Gut bringen wollen. Das sind alle jene Elemente, denen der Krieg letzten Endes eine Geld- und Kapitalfrage ist. Das sind jene Überklugen, die ängstlich auf jedes Wort vom Ausland horchen und doch selbst vor dem Kriege jahrzehntelang die schmutzige Wäsche des deutschen Volkes mit Wollust vor jenem Ausland gewaschen haben. Kurz, das sind die kleinen Gruppen der Pazifisten, der Flaumacher, der Miesmacher, der Englandfreunde und Amerikasucher. Das sind alle die Elemente, die im Börsengeist den Krieg und den Friedensschluss betrachten, die kein Verständnis für die Vergrößerung von Deutschlands Grenzen und Deutschlands Macht aufkommen lassen wollen. Alle diese Elemente sind Geistesgenossen und Kostgänger jener beiden Blätter seit Monaten. Ihr Geist findet in diesen Blättern den Ausdruck, darin liegt die Gefährlichkeit der rührigen, aber kleinen Flaumachergruppen, die man natürlich auch im Auslande kennt. Schließlich, Anfang Dezember 1916, hielt T.H. Wolff die Stunde für gekommen, mit einem Friedensvorschlag herauszukommen, der vom jüdischen Standpunkt genehm das deutsche Volk um seine Erwartungen prellen sollte. Er nannte ihn einen Geschäftsfrieden und kennzeichnete ihn als einen Frieden, bei dem man mit nahen und fernen Tauschgütern operiert und die Dinge so lange hin und her schiebt, bis schließlich jede Regierung ihrem Volke irgendeinen Gewinn vorzeigen kann. Schiebergeist und Volksbetrug in ernstesten Lebensfragen. Als diese Flaumacherei noch nicht genügend zermürbend wirkte, wurde die Zersetzung im Innern und im Heere unmittelbar betrieben und so die Revolution vorbereitet, die dem Judentum inzwischen wohl als das einzige Mittel erschien, die jüdischen Kriegsverbrechen zu verdecken. Das Zeichen zum Bruch des Burgfriedens und zum Entfachen des Bruderzwistes im Rücken unserer Heere und im Angesichts des Friedens gab auch hier wieder das Berliner Tageblatt. Das Stichwort hieß Parlamentarisierung. In einem Aufsatz vom 8.11.1916, eine Verständigungsgrundlage für den Liberalismus, forderte es als Mindestprogramm für die Parteien der gesamten Linken, also natürlich auch der Sozialdemokraten, gegebenenfalls mit dem Zentrum, die klare und unzweideutige Umwandlung des bürokratischen, gemeint ist des monarchischen Regierungssystems, in ein parlamentarisches, also die Beseitigung der Monarchie. Der erste Schritt zur Revolution war getan. Der zweite führte zum Wahlrechtskampf in Preußen, vor dessen Austrag der demokratische Reichskanzler von Bethmann-Hollweg mit den Worten warnte, dass diese Reform, die unzweifelhaft zu schweren inneren Kämpfen führen wird, nicht zu einer Zeit in die Hand genommen werden kann, wo wir noch von außen vom Feinde berannt werden, weil wir während dieser Zeit innere Kämpfe nicht vertragen können. Gerade deswegen wurden diese inneren Kämpfe entfesselt, unaufhaltsam, geradlinig für die jüdische Taktik von hier zum 9. November 1918. Am 18.08.1918 schrieb die Frankfurter Zeitung, trotz äußeren Kampfes muss der innere Kampf um die Krise fortgesetzt werden. Im September 1918, als unsere Heere in den schwersten Kämpfen standen, schrieb das Berliner Tageblatt, dass die Bildung eines parlamentarischen Ministeriums im Reich die dringlichste Forderung der Stunde sei. Gewiss, um ein zerrüttetes Deutschland wehrlos dem alljüdischen und Ententevernichtungswillen auszuliefern. Klarer konnte diese Absicht des deutschen Judentums als Glied Alljudas nicht ausgesprochen werden. Dass diese jüdische Pressetätigkeit nicht nur in der Heimat, sondern auch im Heere den vollen Erfolg, den Zusammenbruch Deutschlands gehabt hat, bekräftigt ein Telegramm des Kronprinzen an seinen Vater schon vom 2.1.1918. Ich bitte dich, die drei Zeitungen, Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt und Vorwärts an der Front zu verbieten. Das Unheil, welches diese drei Blätter während der letzten Monate in den Köpfen unserer Mannschaften angerichtet haben, ist bedauerlich. Für uns Führer ist es nicht gleichgültig, in welcher Stimmung Offiziere und Mannschaften in große Entscheidungskämpfe eintreten. Die jüdischen Drillingsblätter wurden nicht verboten. Ihr Werk war die glorreiche Revolution. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Hunderte von Millionen englischer Gelder gehabt, die von dem Leiter des englischen Pressewesens Lord Northcliffe so genial verwandt worden sind, dass diesem Lloyd George öffentlich erklärte: Ich habe viele Beweise von der Wirkung, mit der Ihre Arbeit zu dem dramatischen Zusammenbruch der feindlichen Kraft in Deutschland und Österreich geführt hat. Welcher Art diese Arbeit gewesen ist und von wem sie geleistet worden ist, beleuchtet ein Ausbruch Kurt Eisners, das ist Salomon Kosmanowski: In keinem Land ist so gegen den Krieg gearbeitet worden wie in Deutschland. Richard Müller auf dem Zweiten Rätekongress am 16.12.1918: Ich kann Ihnen mitteilen, dass die Vorbereitungen zur Revolution schon im Juli 1916 getroffen worden sind. In einem Flugblatt der Leipziger Volkszeitung von Ende März 1921 steht: Unter Einsetzung ihrer ganzen Kraft hat die USP dauernd gegen die Militärdiktatur angekämpft und planmäßig auf den Zusammenbruch des alten, fluchbeladenen Obrigkeitsstaates hingearbeitet. Ebenso das Zeugnis des Mitglieds des Soldatenrats Magdeburg namens Vater, der triumphierend erklärt hat, dass seit dem 25. Januar 1918 gleichzeitig brach der mit Auslandsgeld vorbereitete Munitionsarbeiterstreik aus, der Umsturz planmäßig vorbereitet worden sei. Wir haben unsere Leute, die an die Front gingen, zur Fahnenflucht veranlasst. Die Fahnenflüchtigen haben wir organisiert, mit falschen Papieren ausgestattet, mit Geld- und unterschriftslosen Flugblättern, die zum Teil mit dem von feindlichen Flugzeugen abgeworfenen, inhaltlich oft sogar wörtlich übereinstimmten, versehen. Wir haben diese Leute nach allen Himmelsrichtungen hauptsächlich wieder an die Front geschickt, damit sie die Frontsoldaten bearbeiten und die Front zermürben sollten. Diese haben die Soldaten bestimmt überzulaufen, und so hat sich der Zerfall allmählich, aber sicher vollzogen. Der Umsturz brachte folgende Juden in herrschende Stellungen. In der Reichsregierung vom 9.11.1918 erschienen die Sozialdemokraten Kohn, Haase, Kautsky, Wurm, Landsberg, zu denen sich von den Demokraten Preuß und Schiffer gesellten. Ministerpräsident von Bayern wurde Kurt Eisner mit dem eigentlichen Namen Salomon Kosmanowski. Er wurde abgelöst durch die Kommunisten Lewin, Mühsam, Landauer, Sontheimer, später Levinet. Die höchste Würde in Sachsen nahm Dr. Gradnauer ein. Die nachstehenden Angaben haben nur den Wert von Stichproben. Außer den oben genannten hatten folgende Juden maßgebende Stellungen inne: Arndt, Pressechef im preußischen Kultusministerium, Eduard Bernstein, Reichsschatzamt, Fulda, Minister des Inneren in Reuß, Dr. Max Grünwald, Pressedienst im Reichswirtschaftsamt, Haas, Minister des Inneren in Baden, Professor Jaffe, bayerischer Minister des Auswärtigen, Dr. Herz, Vorsitzender der Justizkommission des Arbeiter- und Sozialrates in Hamburg-Altona, Heimann, Rosenberg und Weil, Volksbeauftragte für Berlin, Heimann, württembergischer Kultusminister, Hirsch, preußischer Ministerpräsident, Dr. Landsberg, Reichsjustizminister, Dr. Laufenberg, ehemals Vorsitzender des Arbeiterrates in Hamburg, Lippmann, Oberpräsident von Pommern, Dr. Löwe, Reichsamt für wirtschaftliche Demobilisation, Dr. Hugo Preuß, Staatssekretär des Inneren, Dr. Kurt Rosenfeld, preußischer Justizminister, Schiffer, Halbjude, Staatssekretär des Reichsschatzamtes, Nachfolger Dernburg, Schlesinger als Beauftragter des Arbeiter- und Sozialrates dem Kriegsministerium zugeteilt, Simon, Direktor der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, Simon, preußischer Handelsminister, Simon, preußischer Finanzminister, Dr. Sinsheimer, Polizeipräsident in Frankfurt am Main, Stadthagen, Vertreter für Lippe auf dem Kongress der deutschen Bundesstaaten in Berlin am 25. November 1918, Thalheimer, württembergischer Finanzminister. Zu beachten ist,

In Streikflugblättern April 1917 hieß es dann auch: Das gegenwärtige Unheil ist über das deutsche Volk durch die Regierung gebracht worden, die im Interesse der Kapitalisten und Junkerklasse den mörderischen Krieg angezettelt hat, um fremde Länder zu rauben, fremde Völker zu unterjochen. Genau dasselbe, mit denselben Worten, stand in den Blättern, die von den Ententeflugzeugen über der deutschen Front abgeworfen wurden. Scheidemann hat schon 1913 in Paris den französischen Genossen bündig versichert: Wir werden in einem kommenden Kriege nicht schießen. Hier ist die Wirkung der Entente-Bestechungsgelder deutlich wahrnehmbar. Dass diese sozialdemokratische Behauptung wieder besseres Wissen, da der Krieg durchaus Verteidigungskrieg war, gab selbst die Leipziger Volkszeitung zu. Sie schrieb am 25.08.1914: Wenn jetzt die Chauvinistenblätter in Paris und London ihren Lesern erzählen, die Deutschen hätten planmäßig in voller Absicht das nicht gerüstete Frankreich überfallen, so empfinden wir das als eine verbrecherische Hetze. Noch am 30.11.1918 erklärte der Volksbeauftragte Scheidemann in einer Versammlung von 4000 Unteroffizieren gegenüber dem Versuch des bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, die Schuld auf Deutschland zu schieben, dass nach seiner Ansicht irgendeine Person oder Personengemeinschaft an dem Ausbruch des Krieges nicht schuld sei. Der Krieg sei vielmehr entstanden durch das Bestreben des Kapitalismus, sich auszudehnen und ein größeres Feld für seine Tätigkeit zu suchen. Die Schuld der verbrecherischen Regierung am Kriege ist eine bewusste Lüge, mit ihr sollte das Recht auf Revolution begründet werden. Wie unmöglich jeder Versuch eines Schuldbeweises des Deutschen Reiches ist, beweist am nachdrücklichsten der Umstand, dass Kautsky, der im November 1918 von der Revolutionsregierung beauftragt war, die Akten des Auswärtigen Amts nach Schuldbeweisen zu durchforsten, trotz vielwöchigen Suchens nicht das geringste Belastungsmaterial auftreiben konnte. Er musste vielmehr, nachdem er zuerst in feiner Schrift, wie der Weltkrieg entstand, eine Schuld Deutschland ausgesprochen und damit glänzende Geschäfte gemacht hatte,